Transparenz für die Ohren. Jo, damit herzlich willkommen zur, macht ihr mal eine Aufzeichnung? Ja. Damit herzlich willkommen zur Bundesvorstandssitzung der Piratenpartei Deutschland am 19.11.2015. Die Versammlungsleitung mache ich. Protokoll hat sich dankenswerterweise Gabriele bereits eingetragen. Beginn 20 Uhr, das Ende ist noch offen. Anwesend sind alle, stimmt das? Der Figurtisch hängt noch in der Wartehalle rum. Der ist doch irgendwie mobil und geht schon eine Brücke. Und Christoph und Christoph fehlen gerade. Christoph ist aber schon. Okay, ich kann Christoph aber auch nicht hier reinziehen. Gut, wir sind also fast vollzählig, wenn wir die Wartehalle mitzählen. Sieht ganz gut aus. Damit sind wir beschlussfähig und wir kommen zum Tagesordnungspunkt 1, die Genehmigung des letzten Protokolls. Ich sehe im Augenblick 4 Stimmen dafür. Das macht bei 2 Entschuldigten eine Mehrheit. Damit ist das Protokoll der letzten Sitzung. Oh, Astrid hat sich auch eingetragen und Marc auch. Ja, das letzte Protokoll ist genehmigt. Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 2. Der Termin der nächsten Sitzung ist, und ich kann lesen, 3.12.2015 um 20 Uhr wieder im Mumble. Auch dafür herzliche Einladung an alle. Und wir kommen zum Tagesordnungspunkt Nummer 3. Ich war beim Bezirksparteitag in Mittelfranken, beim Bezirksparteitag in der Oberpfalz. Ich habe meine üblichen Mumble-Runden gehabt und war noch beim Stammtisch. Dann war ich noch beim Stammtisch in zur Wahlkampfunterstützung in Ulm für unsere Bürgermeisterkandidatin. Habe ich irgendetwas vergessen? Ich glaube, das war es so im Großen und Ganzen. Gibt es Fragen zu dem, was ich gemacht habe? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann übergebe ich Flux an Carsten. Ja, ich war ein bisschen regional unterwegs. Ich habe einen Infostand gemacht in Braunschweig zum Thema Open Antrag. Tags drauf war dann die Mitgliederversammlung beim Stadtverband Braunschweig mit neuen Vorstandswahlen. Ansonsten hatte ich noch das Mumble der Rechtsabteilung, habe mir hier vor Ort eine Bezirksratssitzung angetan und mich ansonsten in unseren Ticketsystemen belustigt, bemüht, befleißigt an den eintreffenden Tickets. Gibt es Fragen an Carsten? Nö, schon mal nicht. Christos hat den Weg noch nicht gefunden. Dann Astrid. Ja, ich war auf dem Themensprechertreffen und habe dann den Bericht dazu geschrieben. Die BUFO-Sprechstunden und die Team-PolGF-Sitzungen habe ich noch gemacht. War auf der Marina-Mumble, habe dazu einen Bericht geschrieben. Tickets, Telefonate und eigentlich bin ich krank und überhaupt nicht da. Dann herzliche gute Besserung. Und die Frage, gibt es Fragen an Astrid? Es wäre beinahe schief gegangen. Scheint nicht der Fall zu sein. Stefan, du bist dran. Ja, okay. Die letzte Charge der Parteienfinanzierung ist gekommen. Das heißt, unser Kontostand ist gerade knapp über 1 Million gestiegen. Insgesamt 1.006.530,89 €. Wie sich die einzelnen Konten, das auf einer einzelnen Konten wieder aufteilt, im Pad. Ansonsten einiges regional. Das heißt, Glückstadt. Wir haben ja die Bürgermeisterwahl dort. Dem Wahlkampf war ich beteiligt. Kreisparteitag Rendsburg-Eckernförde. Kreisverband hat sich aufgelöst. Ich hatte mich in Hamburg mit Zwanwild und Boris getroffen. Ich habe Gott sei Dank endlich den Rechenschaftsbericht für Schleswig-Holstein und KV Kiel, das heißt eigentlich fehlte mir noch KV Kiel, abgeschlossen. Ein bisschen Mumble, ansonsten Mails, Tickets, Telefonate und was man sonst als Schatzmeister noch für einen ganzen Blödsinn um die Ohren hat. Okay, gibt es Fragen zu dem Nicht-Blödsinn von Stefan? Scheint auch nicht der Fall zu sein, sorry. Lothar, du bist dran. Ich bin nach wie vor am Rechenschaftsbericht dran. Deutet sich jetzt langsam das Ende an. Also 15 von 16 Landesverbänden sind beim Wirtschaftsprüfer. Nordrhein-Westfalen ist fast fertig. Wird heute oder morgen zum Wirtschaftsprüfer dann gehen. Und Bundesverband ist dann auch fast fertig. Also von daher sieht es so aus, als wären wir 1-2 Wochen früher als letztes Jahr. Also es geht voran. Ja, ansonsten war ich im Sitzungen des Schatzmeisterclub und die üblichen Mumbles von Schatzmeister und Beitragskonto. Okay, gibt es Fragen an Lothar? Hermi, du bist dran. Hermi? Man sollte Push to Talk drücken. Ah, du bist ja da. okay. Moment. Ja, genau. Hallo, guten Abend, Wiederzahlen. Der Stand der Mitglieder ist aktuell bei 16.617, berechtigt 7.188, was einer Zahlerquote von 43% entspricht, erreicht das Anverfahren, das es verbietet. Liebe Hermi, du bist ziemlich schlecht. Also zumindest bei mir kommst du relativ abgehakt an. Ich bin schlecht. Na, du bist nicht schlecht mit deiner Arbeit, sondern du kommst tatsächlich abgehakt an. Nicht nur bei Seko. Ja, das mein WLAN hat zurzeit irgendwie ein bisschen Dimme. Soll ich, Max, eher einer von euch lieber still? Also das Letzte, was ich, das Einzige, was jetzt angekommen ist, ist still. Ja, sie meinte, ob jemand von uns vorlesen kann, dann ist sie lieber still. Soll ich das mal eben machen? Hau rein. Okay, also nochmal. Mitgliederzahlen gesamt 16.617, stimmberechtigt, davon sind 7.188, was 43% entspricht. Hurra! Stand Mahnverfahren Bund. Teilnehmer Berlin, Bayern, Bremen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen und Thüringen. 1.505 Beiträge von 866 Zahlern eingenommen worden, 64.000 Euro. Ab dem 1.1. nehmen Baden-Württemberg und WSSL. Saarland. Und das Saarland, Verzeihung, dann teil. Dann kam noch ein Feedback wohl zu den Mahnungen. Bitte um etwas Kulanz. Für mich ist es auch wichtig, die Beiträge zu bezahlen und möchte auch weiterhin Mitglied bleiben. War am Überlegen auszutreten, das ist von mir aber verworfen worden, weil für mich die Partei sehr wichtig erscheint. Das gehört zu den Dingen, wo ich mal vermute, dass wir da durchaus kulant sein können, wenn sich jemand meldet. So, dann zum P-Shop steht hier nichts. Feedback-Freifunk, fünf Artikel. Doch, das gehört zum P-Shop dazu. Sorry. Ja, klar, ich habe mich da ein bisschen vertan. Feedback-Freifunk, fünf Artikel zur Auswahl, WGB Sachsen nicht mitgerechnet. Seit Mitte August 378 verkaufte Geräte. Dann steht natürlich auch der Link dazu im Protokoll. Feedback zur Themenwoche Open Antrag, verkaufte Flyer 8100. Wo es die gibt im P-Shop, ist auch im Protokoll verlinkt. Logfiles Kompass 81. Auch dazu ist dann nochmal ein Link da. Und der meistverkaufte Artikel im Oktober, 2612 Stück, ist ein Aufkleber, ein NSA Monitored Device. Am 7.11. War Hermi dann auf dem Blumenfest, Khmer Buddhistische Gemeinde Erftstadt. Am 18.11. Themenstammtisch Open Antrag. Zwei Treffen mit Gutachtern des Schatzmeisterclubs. Gensek-Mumble, Schatzmeister-Club-Sitzung, Budget-Gedöns und Diverses. Dann bin ich auch durch. Schon komisch. Niemand möchte SM-Club sagen, ne? Nein, das widerstrebt mir. So, gibt es Fragen an Hermi, stellvertretend zu beantworten, möglicherweise durch Astrid? Nein. Marc, dann bist du dran. Ja, ich war auf unserem Stammtisch in Neumarkt, dann am außerordentlichen Bezirksparteitag in der Oberpfalz in Ringsburg, dann in Nürnberg am Bezirksparteitag Mittelfranken und habe die regelmäßigen Mumbles besucht. Also unser Gänzig-Mumble war wieder am dritten Dienstag im Monat, unsere Buchsprechstunde und Arbeitsmumble und was das auch so immer angefallen ist. Gibt es Fragen an Marc? Auch das scheint nicht der Fall zu sein. Wir haben noch ein bisschen Schwund, inzwischen sind wir nur noch 6. Christoph nicht dazugekommen. Demzufolge sind wir durch den Tagesordnungspunkt 3 durch und kommen jetzt zum Tagesordnungspunkt Nummer 4. Der erste Antrag heute lautet Anträge zur Veröffentlichung in der internen Datenschutzstatistik. Gibt es dazu Wortmeldungen? Ist der Antragsteller denn da? Ist sonst noch irgendjemand da? Es gibt keine Wortmeldungen. Ja, Carsten, kannst du eventuell was dazu sagen, inwieweit der Datenschutzbeauftragte da mit eingebunden werden müsste? Soweit ich das aus der Vergangenheit gesehen habe, gehen ja auch Anfragen bei ihm ein. Und er darf uns ja über bestimmte Sachen keine Auskunft geben. Also können wir da auch wirklich eine komplette Statistik liefern? Ich fürchte, Carsten ist... Ah, da. Ich bin jetzt hier, also... Ah, jetzt bin ich wieder da. Danke. Ja, Bastian steht ja am Mikrofon, vielleicht kann der die Frage auch direkt selber beantworten. Erstmal guten Abend. Jein, kann ich sie beantworten. Es ist ja auch eine Frage der Außenwirkung. Natürlich ist es möglich, eine Statistik zu erstellen. Wer die macht, weiß ich nicht. Der Datenschutzbeauftragte kann es nicht machen, weil er auch nur von einem Teil von Fällen überhaupt weiß. Allerdings bitte ich, die Dimension zu berücksichtigen, weil wenn man aufmerksam zuguckt, weiß man, wie viele Fälle wir hatten. Wir sind jetzt bei so Nummer 400 in diesem Jahr. Ja, da ist überall ein Hintergrund. Das kann man natürlich irgendwie sammeln und auch durchaus anonymisieren. Ich weiß aber nicht, wie das so aufgenommen wird, überall, wenn wir mal so von 400 Fällen sprechen. Das muss der Bundesvorstand entscheiden. Ich kann da gerne zuarbeiten. Ich bin da leidenschaftslos, aber das ist natürlich auch eine politische Frage, die dann berücksichtigt werden sollte. Dankeschön. Okay, Frage von mir. Wer würde die Arbeit denn erledigen? Wir können also die Anfragen müssen ja bei uns auflaufen über das Ticketsystem und wir können versuchen, dann die Anfragen, die uns entsprechend auch vorliegen, über das OTRS zusammenzutragen und das Ganze dann in Zusammenarbeit mit dem Bundesdatenschutzbeauftragten darzustellen, anonymisiert. Einfach mal ein Vorschlag, den Antrag erstmal hinausschieben, einfach mal versuchen zu machen. Und wenn es klappt, dann klappt's. Und wenn es nicht klappt, dann soll man es besser sein lassen. Weil das kann man, denke ich mal, in seinem Verantwortungsbereich durchaus alleine entscheiden, notfalls. Okay. Gibt es weitere? Bastian? Jein. Also, ist nicht ganz so trivial. Der Antragsteller hat ja eine gewisse Zielrichtung. Man kann da auch Positives unterstellen, aber da fällt auch wieder das berühmte Stichpunkt 34er Anfragen. Allein, sagen wir mal zusammenzustellen, wie viele 34er Anfragen, das sind also diese tollen Dinge, bitte mir mitteilen, alles, was über mich gespeichert ist, in, weiß ich wie, 250 Gigabyte und sonst was. Also, man kann das natürlich tun, aber allein schon dieses zu veröffentlichen, halte ich für außerordentlich schwierig, weil dann wird ja auch die Kenntnis über solche Anfragen verbreitet. Ist so ein bisschen komplex, was die Vertraulichkeit anbelangt. Weiß ich auch nicht so richtig, wie man da genau filtern kann, so dass es Datenschutz sicher ist. Das lässt sich bestimmt alles machen, nur dann hat es keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Das mal vorweg. Und wie gerade schon, weiß nicht, wer von euch das gesagt hat, ich darf über vieles nicht mal dem Vorstand berichten, weil es erstmal vertraulich ist und ich muss erstmal sehen, wie man damit umgeht. Und ich frage dann an und das immer sozusagen anonymisiert. Der Vorstand erfährt dann halt nicht, von wem die Anfrage kommt. Und das ist halt so gesetzlich geregelt. Deswegen wäre es dann halt eine Statistik, die durchaus lückenhaft ist und ich weiß jetzt auch nicht, wie man das dann kontrollieren will. Also insofern, netter Antrag, kann man so beschließen, ist enorm arbeitsintensiv und das müsst ihr denn wissen. Es ist natürlich immer ein Anspruch für eine Transparenzpartei, dass sie auch über ihre Dinge berichtet. Wie gesagt, ist eine politische Frage. Okay. Ja? Okay, ich wollte nur noch mal auf den Antrag eben eingehen. Wenn ich das richtig sehe, ist ja die Anfrage des Antragstellers nach § 34 und 35 nur bezogen. Sehe ich das richtig? Und von daher, wenn wir das jetzt mal auf ein Jahr auslegen, denke ich, dann lässt sich damit sicher irgendwas darstellen. Ja, das größere Problem ist wahrscheinlich die anderen Sachen, die noch mit drin stecken, also die Bearbeitungsdauer zu erfassen. Also man müsste ja quasi dann eine neue Datenbank aufbauen, wo man diese ganzen Anfragen irgendwie reinpackt. Und das halte ich halt schon für aufwendig. Also im Sinne auch der Aussagekraft dieser Statistik, ja, weil ich meine, was sagt die Aussage oder was sagt die Statistik aus? Hier wurden so und so viele Anträge behandelt. Ist da ein Erkenntnisgewinn verbunden? Ja, ich habe da Bastian, du bist ja nun unser Datenschutzbeauftragter. Wäre es dir denn möglich, eventuell bis zur nächsten Bundesvorstandssitzung mal ein paar Überlegungen anzustellen, wie man das tatsächlich am günstigsten durchführen könnte? Weil wenn du das machen könntest und dann eben zur nächsten Bundesvorstandssitzung eine entsprechende Empfehlung hättest, wie man da vorgehen kann, dann würde ich gerne diesen Antrag zurückstellen. Hör nur ich nichts? Nee, ich warte mal auf Worterteilung. Schieß los. Aber ich kann natürlich Vorschläge machen. Einer der Vorschläge wäre zum Beispiel, wenn ich es machen soll, was nicht wirklich Hexenwerk ist, dass ich dann auch alle Anfragen überhaupt erhalte. Ich erhalte ja nur einen ganz kleinen Teil, nämlich diejenigen, die sich direkt an mich wenden. Ich habe überhaupt keinen Überblick, wer sich direkt an den Bundesvorstand wendet und wie da gearbeitet wird. Das müsste dann auch geklärt werden. Aber machbar ist das. Bearbeitungszeiträume sind mit Sicherheit sehr variabel. Kommt nämlich auch der Umfang einer solchen Anfrage an. Die ist schon aus dem Gedanken des Verbraucherschutzes mehr als zulässig. Wird aber auch gerne dazu benutzt, halt Arbeit zu produzieren und dann dauert das halt länger. Und daraus kann man keine Rückschlüsse ziehen, ob da jemand schlammt, schnell arbeitet oder weniger schnell arbeitet. Na gut, ob man schnell arbeitet, kann man schon ziehen. Prinzipiell sind so eine Anfragen immer sehr, sehr arbeitsintensiv. Aber wie gesagt, zusammenstellen kann ich das, was ich weiß, was der Bundesvorstand weiß, muss er denn dazu tragen. Okay. Mein Vorschlag wäre, den Antrag abzulehnen und gleichzeitig zu versuchen, es trotzdem umzusetzen. Mein Argument gegen den Antrag ist einfach die Tatsache, dass unklar ist, was da letztendlich an Arbeit auf uns zukäme. Jeder von uns ist eigentlich Land unter. Und uns mit einem weiteren Aufwand per Vorstandsbeschluss zu belasten, sehe ich nicht als wirklich zielführend an. Nichtsdestotrotz sollten wir natürlich versuchen, da dem Transparenzgedanken nachzukommen und wenigstens den Versuch unternehmen, die entsprechenden Informationen zur Verfügung zu stellen. Aber wir werden sehen, was die Mehrheit des Vorstands hat. Gibt es noch Wortmeldungen? Also ich wäre im Moment auch dagegen, und zwar aus dem Grund, weil wir zusätzlich dann die ganzen Anfragen irgendwie strukturiert speichern müssten. Also es würden quasi neue Daten anfallen und das kann gerade bei dem Thema eigentlich nicht im Sinne des Erfinders liegen. Und zum anderen sehe ich auch keinen Erkenntnisgewinn, der da tatsächlich auftreten soll. Man könnte im höchsten Fall dann einen zeitlichen Verlauf erkennen. Aber ansonsten, nachdem sonst praktisch keine Organisation sowas veröffentlicht, gibt es auch keinen Vergleich innerhalb anderer Organisationen. Und insofern sehe ich im Moment den Aufwand in keinem Verhältnis zum Nutzen. Okay, was haltet ihr davon, wenn wir zur Abstimmung kommen? H3 ist die Kurzform vom Herrn. Nein, eigentlich habe ich meinen ganzen Namen reingeschrieben, aber wie gesagt, mein Internet spinnt heute wohl. Gut, ich teile dem Antragsteller, ach, der ist nicht da. Also der Antrag ist abgelehnt. Wir haben eine dafür gemeldet, 1, 2, 3 dagegen und 1, 2, 3 Enthaltungen. Die drei Enthaltungen würden aber gerne einer Verschiebung zustimmen. Ja, aber die Option stand jetzt nicht mehr zur Diskussion. Hätten wir verschieben sollen. Ach, wieso ist hier zweimal dagegen? Also ohne, dass ich da jetzt irgendwie... War ich das? Was, wie, wer ist zweimal dagegen? 148 und 145 ist im gleichen Antrag zweimal der Punkt dagegen. Korrigiert. So, damit ist der Antrag abgelehnt. Falls, wir das Thema nochmal verhandeln sollten, dann einfach mal den entsprechenden Antrag nochmal stellen. Allerdings dann bitte auch mit einer entsprechenden Aufwandsabschätzung vielleicht, zumindest grob, und dann schauen wir mal. Und damit kommen wir zum Antrag Nummer 2, die Beauftragung Lizenzpertri, Entschuldigung. Ich glaube, Hermi, das ist von dir. Geht's jetzt mit dem Sprechen? Ja, wenn du zwischendurch große Pausen gemacht hast, dann ja. Okay, also ich habe mal den Raum gewechselt in der Hoffnung, dass es jetzt besser funktioniert oder so. Gut. Ja, eigentlich steht hier alles schon in der Begründung. Wir brauchen Geld. Es gäbe eine Möglichkeit, irgendwie dieses Jahr eventuell noch so ein bisschen an Geld zu kommen. Der Geschäftsführer Peschop hat sich bereit erklärt, sich darum zu kümmern, weil er entsprechend auch schon irgendwie Leute darauf angesprochen hat. Und ja, wir müssen ihn eigentlich nur beauftragen und dann kümmert er sich drum. Gibt es Wortmeldungen und so? Ja. Mhm. Was? Ich finde das grundsätzlich eine sehr sinnvolle und wichtige Variante. Finde aber, dass der Beschluss so als rein, also so wie er dasteht, so umfassend ist, dass ein schlechtes Signal da ist, weil so wie er dasteht, beinhaltet es auch, dass jemand, der in seinem Blog irgendwie mal unser Logo nutzt oder sowas, dann auch droht, dass das lizenziert werden soll. Und das finde ich dann doch ein bisschen übertrieben. Wenn es im kommerziellen Bereich ist, bin ich sofort dafür, aber es sollte irgendwie noch meiner Ansicht mit rein, dass nicht kommerziell, solange es nicht unseren Idealen widerspricht, durchaus ohne Lizenz auch nutzbar sein soll. Wobei es eben in der Begründung drinsteht, dass die diese kommerziell für sich nutzen. Aber du hast recht in der Beschreibung, also in die Begründung gehört bei uns dazu. Also es wäre zumindest daraus zu lesen, dass wir die meinen, die unser Logo kommerziell nutzen. Ja, aber beim Markenrecht sowieso nur ein gewerbliches Schutzrecht ist. Ja, das ist, also es liegt definitiv nicht in unserem Interesse, irgendwie Blogger abzumahnen, es sei denn, sie benutzen irgendwie unser Logo in einem Rahmen, das gegen unsere Werte spricht, / verstößt, sondern es soll tatsächlich nur irgendwie um die kommerzielle Geschichte gehen. Ich kann da gerne noch irgendwie einen Satz dazu schreiben, wenn du magst, Lothar. Ich bin da auch irgendwie durchaus bei dir, wenn du sagst, es ist dir so zu offen. Mach einen Vorschlag und dann können wir es gerne ergänzen. Ganz kurz, Bastian. Ja, danke schön. Also zunächst erstmal bitte ich zu prüfen, es gibt ja meiner Ansicht nach eine andere Beschlusslage. Es gab ja mal sehr viel Diskussion um das Logo, um vor allen Dingen die Lizenzierung, markenrechtlicher Art. Wir hatten da ja in der Vergangenheit einiges und ich kann mich sehr gut erinnern, dass ganz klar gesagt worden ist, dass es gemeinfrei ist. Das heißt, jeder kann es verwenden. Es sei denn, es ist in einem mehr oder weniger verhetzenden kriminellen Kontext, dann hat man ja immer die Rechte. Man müsste also diesen Beschluss erstmal für ihn aufheben und zum anderen gehe ich auch ganz klar in Lothars Richtung. Das ist ein Signal und es ist und der Beschluss steht nämlich dann im Text und die Begründung nur, wenn das theologisch liest. Hier ist eben die ganz klare Zielrichtung auch mit enthalten, dass jeder Mann davon betroffen ist. Und ich halte das für den völlig falschen Weg, hier Lizenzgebühren einzufordern. Bei kommerziellen Unternehmen, die damit ihre Geschäfte betreiben, kann man das so machen. Wie gesagt, da müssen wir ein bisschen Beschluss ändern. Aber dass das ohne die Einengung auf kommerzielle Verwertung beschlossen wird, halte ich für ein falsches Signal und ich bitte darüber nachzudenken. Lest doch bitte mal nach, Leute, mal ehrlich. Begründung steht doch drin, hat Sequa da auch schon drauf hingewiesen. Es geht darum, die diese kommerziell für sich nutzen. Punkt. Carsten, hör aber auch bitte, was Bastian gesagt hat. Die Begründung steht nachher nicht mehr da drin. Das heißt, die Leute lesen als erstes mal den Antrag und nicht die Begründung. Wo lesen die Leute? Das verstehe ich jetzt gerade nicht. Die Begründung steht doch in der Beschreibung mit drin oder verstehe ich gerade irgendwas völlig falsch? In der Beschreibung steht sie mit drin. Genau. Und das ist doch dann die Beschlusslage hinterher. Wenn wir jetzt da eine Abstimmung drüber hinbekommen, ob ja oder nein, dann ist doch die Beschreibung das Grundlegende, über das wir gerade abstimmen. Oder sehe ich das falsch? Ja, aber ich meine, die Diskussion ist müßig. Macht einfach einen Vorschlag, dass wir noch einen Satz dazu packen, der das in eurem Sinne regelt. Und dann ändere ich das kurz im Antrag und dann ist gut. Bricht uns ein Zacken aus der Krone, wenn wir schreiben. Der P-Shop ist ab sofort für den Vertrieb und die Lizenzierung der durch die Partei eingetragenen Marken und Rechte für die kommerzielle Nutzung zuständig. Halte ich für durchaus einen guten Weg. Ja, ja. Ein Ding ist noch. Rechte ist irgendwie, halte ich jetzt ganz oberflächlich betrachtet, für zu offen. Kann man Namensrechte machen vielleicht, wenn man eh schon am Ändern ist? Nutzungsrechte. Nee, weil Nutzungsrecht ist eben ein Mietvertrag zum Beispiel auch. Und Ja. Also kann man einfach, ich würde Marken- und Namensrechte machen, weil es geht nur darum. Vielleicht sogar Marken- und Namensrechte in Verbindung mit dem Warenvertrieb, in Verbindung mit dem kommerziellen Warenvertrieb. Okay, weil dann oder die kommerzielle Nutzung. Also ich habe es jetzt abgeändert durch eingetragene Marken- und Namensrechte für die kommerzielle Nutzung. Wäre das okay? Ja. Denk schon. Für mich schon, ja. Danke fürs drauf eingehen. Ja, kein Problem. Also das ist letzten Endes ist es in unser aller Interesse, dass wir da irgendwie, ja. Jo. Okay, kommen wir zur Abstimmung? Schreib H3. Okay, damit haben wir im Augenblick 5 Stimmen dafür und ja, ist das Komma nach Carsten von Hermi? Wahrscheinlich, ja. Hermi spart heute Bandbreite. Ich hab gerade meinen ganzen Namen da reingeschrieben. Jetzt ist wieder nicht drin, verdammt. Geil. Jetzt ist er da. Nicht, danke. Okay, wir kommen zum Antrag Nummer 3. Und zwar Antrag auf nicht öffentlichen Teil personenbezogene Daten. Von mir, ja. Okay, es gibt 2 Stimmen dafür. Gibt es Stimmen dagegen? Es gibt 5 Stimmen, 6 Stimmen dafür. Damit ist auch dieser Antrag angenommen und wir machen H7. Und wir machen das in dem üblichen Prozedere. Das heißt, im Anschluss an den öffentlichen Teil machen wir den nicht öffentlichen Teil als geschlossenen Block, um nicht verschwinden und wiederkommen zu müssen. Damit sind wir durch die Anträge für heute durch und kommen zum Tagesordnungspunkt Nummer 5. Sonstiges Fragen an den UFO. Gibt es da etwas? Naja, ich habe keine Fragen, aber ich habe ein Stückchen Information. Weil ich ja vielfach angesprochen worden bin, habe ich mal nachgefragt zum Thema BEO. Die PG BEO trifft sich am Sonntag, vermutlich so gegen 20 Uhr im Mumble. Da kann man dann auf jeden Fall mal mit reingucken und mal nachfragen, wie denn der technische Stand der Dinge ist. Tatsächlich, das empfehle ich dann auch wärmstens, komme zuhauf und fragt ihn Löcher in den Bauch. Prima. Das wäre dann der Werbeblock gewesen. Gibt es weiteres? Ja. Ja, bitte. Da wurde doch vor einiger Zeit mal Geld eingesammelt für so ein Web-to-Print-Tool für den P-Shop. Wo ist denn das? Das kann ich beantworten. Das ist leider noch nicht online, weil es technische Probleme gab. Der Dienstleister hat bis, ich weiß das genaue Datum nicht, bis zur Marina Kassel jedenfalls Zeit nachzubessern. Ansonsten wird das entsprechende Konsequenzen geben. Okay, damit die Frage beantwortet? Vorerst ja. Okay, dann was? Bastian schon wieder vorher am Mikro. Ja, danke. Dann die Frage, was mit dem Beschluss 17637 ist, der ja nun schon seit 2 Monaten überfällig ist mit dem Entscheid. Wird da noch was entschieden oder bleibt der da einfach so offen? Weiß es niemand. Das ist nochmal die Beschlussnummer. Habt ihr euch gerade reingepinkt? In Mumble-Chat oder was? Ja. Ja, das hilft mir gar nicht. Der Read-Only-Zugang zu Sage. 17637. Ja, das ist ein dreiteiliger Antrag, der ist an einem zusammengefasst und Read Only Zugang ist einer davon, ja. Bastian, da lasse ich dir nochmal die Ankunft der, Antwort der Rechtsabteilung zukommen. Oh, es gibt eine, na wunderbar, da bin ich ja gespannt. Okay, Carsten, du kümmerst dich drum. Jo. Prima, vielen Dank. Gut, gibt es weitere Fragen oder Anmerkungen oder sonstiges? Das scheint nicht der Fall. Dann bedanke ich mich bei allen, die da waren und zugehört haben. Und wir verschwinden in den nicht öffentlichen Teil. Schönen Abend zusammen. Tschüss. Tschüss. Tschüss zusammen. Danke, tschüss. Schönen Abend. Ciao. Ciao, ciao. Intro und Outro Musik von Matthias Westner. East meets West unter Creative Commons.